Dann ich schlage vor, erst heute wir rezitieren die drei Suttas, dann wir reden über Metta-Sutta ein bisschen, dann wir ein bisschen übersetzen Tapejo, und dann wir meditieren Lodron ein bisschen und dann so um 9 gehen wir Hayaya. Gutes Programm für heute. Come in. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Karaniya matta kusalena yantam santam padam abhisamecce. Sako juche sujuche suvacho chasse mudu anatimani santu sako ache subaroche apakicho ache salahukamuti santindriyo che nipakoche apangabo kulesu ananugindo nachakundam samachare kinchi yenye vinyu pare upavadeyum sukino va khemino hontu sabbe satta bhavantu sukitatta yeke chibana bhutatti tasava tavakava anavasesa dilhava ye mahantava majima rasakha anakatulna Ditta va yeva additta, yeche dure vasanti avidure, bhuta va sambhavesi va sambe satta bhavantu sukhitatta, na paro param nikumbete, na atimanyete katanchinam kamchi, Pyaro sana patighasanya na anyamanyasa dukham nichaye. Mata yata niyam puttam ayusa eka puttam anurakhe. Evampi sababhute sumana sambhavaye aparimana. Mettancha sambhalokasmin mana sambhavaye aparimana. Udanga duace tiriance asambhadam avera asapattam thittam charam nisinnova sayanova yavatassa vigatam indo etam satim aditteye brahmam etam viharam idamahu dittin cha anupaggama silava dasanena sampannano Kame subhineya gedham, nahi jatu gambhaseya punare titi. Jetzt auf Deutsch. Die Übersetzung hier ist nicht wörtlich, aber es reimt sich gut, dann okay, aber es ist nicht wörtliches Übersetzung. Wenn klar geworden, dass der Frieden des Geistes das Ziel seines Lebens ist, der bemühe sich um folgende Gesinnung. Er sei stark, aufrecht, gewissenhaft, freundlich, sanft und ohne Sturm. Genügsam sei er, leicht befriedigt, nicht viel beschäftigt und bedürfnislos. Die Sinne stehen klar, der Verstand, nicht reich, nicht gierig sei sein Verhalten. auch nicht im Gleichen soll er sich vergehen, wofür ihn verständige Taten könnten. Mögen alle Wesen glücklich sein und Frieden finden. Was es auch an lebenden Wesen gibt, ob stark oder schwach, ob groß oder klein, ob sichtbar oder unsichtbar, fern oder nah, geworden oder werden, mögen sie alle glücklich sein. Niemand betrüge oder verachte einen anderen. Aus Ärger oder Überwollen wünsche man keinen irgendwelches Unglück. Wie eine Mutter mit ihrem Leben ein einzig Kind beschützt und behütet, so möge man für alle Wesen und die ganze Welt ein unbegrenzt gütiges Gemüt erwecken. Ohne Hass, ohne Feindschaft, ohne Beschränkung, nach oben, nach unten und nach allen Seiten, im Gehen oder Stehen, im Wissen oder Lieben, entfalte man eifrig diese Gesinnung. Dies nennt man Weilen im Heiligen. Wer sich nicht an Ansichten verliert, Tugend und Einsicht gewinnt, dem Sinngenuss nicht verhaftet ist, für den gibt es nie mehr Gebühr. So, jetzt zitieren wir Tapejo und wir übersetzen ein bisschen jeden Tag. Jetzt haben wir 3 Tage noch oder 4. Jeden Tag wir übersetzen ein bisschen. Diese Tapejo wird in China jeden Tag rezitiert. Ich weiß nicht, in Vietnam vielleicht auch. Aber es hat keine Bedeutung. Namo holata no tolare, namo alie polo che tiso polae, bojisato poe, moho sato poe, moho chao mi chayam sa pola fa iso tan notashe, namo se chilito i mengali. Keine Bedeutung. Aber in Sanskrit die Bedeutung ist da. Dann wir übersetzen es. Obwohl es kein literarisches Sanskrit, es ist so ein bisschen gemischtes Sanskrit, ja, nicht sehr grammatisch. Die Bedeutung ist da und die Bedeutung ist sehr schön. Also jetzt rezitieren wir es und wir werden übersetzen. Namo Ratnatrayaya, Namo Arya Avalokiteshvaraya, Bodhisattvaya, Mahasattvaya, Mahakarunikaya, Om Sarva Bhayeshu Tranakaraya, Tasmai Namaskritya Imam Arya Avalokiteshva, Tava Nila Kanta, Namo Hridayam Avartaishyam, Sarva Artha Sadhanam Shubham Ajeyam, Sarva Bhutanam Bhava Marga Vishudakam, Om Tat Yatha Aloke Aloke, Loka Mati Atikrante, He He Hare Maha Bodhisattva, Smara Smara Hridaya, Kuru Kuru Karma, Sadhaya Sadhaya, Dhuru Dhuru Vijayante, Maha Vijayante, Dhara Dhara Dharendreshvara, Chala Mala Vimala Amala Mukti, Ehi Ehi Lokeshvara, Raga Visham Vinashaya, Dvesha Visham Vinashaya, Moha Chala Visham Vinashaya, Hulu Hulu Mala, Hulu Hulu Mala, Bulu Bare Padma Nabha, Sara Sara Siri Siri, Suru Suru, Bodhya Bodhya, Bodhaya Bodhaya, Maitreya Nila Kanta Darshana Praradaya, Swaha Mahasiddhaya, Swaha Siddha Yogeshwaraya, Swaha Nilakantaya, Swaha Padmahastaya, Swaha Chakrayuktaya, Swaha Shankar Shuddhane Bodhanaya, Swaha Vama Disha Stita Krishna Jinaya, Swaha Vyagra Charma Nivasanaya, Swaha Namo Ratnatrayaya, Namo Arya Avalokiteshwaraya, Om Siddhyantu Mantra Padhaya, Swaha. So this last line is wrong. It says this is not. I think you're not saying this, these two words, but the Satvaya Mahasattvaya. Doch, Namo Arya Avalokiteshvaraya, Bodhisattvaya Mahasattvaya, Om Siddhyantu Mantra Padhaya, Swaha. Hab ich nicht gesagt? Ja, Jesus Bodhisattvaya, Mahasattvaya hat mich. Ja? Naja, das kann schon passieren. Der Mahasattva, er ist Mahasattva, er wird mir verzeihen. Also, Namo Ratnatrayaya, was hier Bedeutung hat es? Wer hat ein bisschen Pali oder Sanskrit gelernt? Ich verehre das dreifache Juwel. Namo Ratnatrayaya. Namo Arya Avalokiteshvara. Ich verehre den edlen Avalokiteshvara. Was heißt Avalokiteshvara? Einer, der ist der Herr, der nach unten blickt. Auf Deutsch übersetzt. Ein Herr, der nach unten blickt. Was heißt, bedeutet nach unten blicken? Mit Gefühl. Unten blicken heißt mit Gefühl. Nach der Legende, Avalokiteshvara war vor unzähligen Kalpas schon Buddha, aber er erscheint wieder und wieder, indem er sich engagieren möchte für Beseitigung von Leiden von uns, Wesen, die noch leiden. So, wenn man über ihn meditiert, man kann ihn sehen. Viele Leute haben ihn gesehen. Warum? Trauen. Weil alles ist geistbedingt. Was wir sehen, sind unsere Abbildungen nur. Also, ich verehre den edlen Avalokiteshvara, den Herr, der nach unten blickt, auf uns, die noch zu leiden geneigt sind. Der ist Bodhisattva, der ist ein Wesen mit Erleuchtung. Der ist Mahasattva, der ist große Wesen. Er ist mit Mahakaruna. Er ist mit großem Mitgefühl versehnt, Mahakarunikaya. Om. Om heißt Mantra für universale Geist oder universale Weisheit, wie immer man das. Sarva Bhayeshu Trana Karaya. Er ist einer, der bietet Schutz in allen Ängsten. Vor allen Ängsten, sagt man auf Deutsch. Oder in allen, denn hier ist Lokativ. Was ist besser, in allen Ängsten oder vor allen Ängsten? Vor allen Ängsten. Der ist einer, der Schutz bietet vor allen Ängsten. Tasmai Namaskritya Imam Arya Avalokiteshvara, nachdem ich mich verbeugt habe vor diesem Herr, das nach unten blickt, diesem edlen Herr, das nach unten blickt, Tava Nila Kanta Namo Hridayam Avartaishyam, ich wende mein Herz zu deiner blaue Kehle. Bodhisattva Avalokiteshvara hat blaue Kehle, so wie Shiva. Der Shiva und Avalokiteshvara sind sehr oft zusammen. Die Mahayana Bodhisattvas sind von Hindu-Gottheiten inspiriert. Avalokiteshvara ist so wie Shiva. Pushyambosa ist Indra. Hm? Viele von den Bodhisattvas sind von Hindu-Gottheiten inspiriert. Und Avalokiteshvara hat dieselben Eigenschaften in indische oder tibetanische Ikonografie, so wie Shiva. Er sitzt auf einem Fell von Tiger, er hat blaue Kehle. Warum hat er blaue Kehle? So wie der Kunche, wie sagt man auf Vietnamesisch? Kam. In Vietnam gibt es bestimmt, ne? Auch. Ja. So wie der Pfau, wenn er isst giftige Beeren, er wird umso schöner. Er wird glänzend. Mhm. Andere Vögel, wenn sie essen, die können sterben, aber Pfau, er kann essen viele, viele giftige Beeren und er wird immer schöner. Genauso der Avalokiteshvara, wenn er empfängt die Gifte von der Wesen, im Sinne von unseren Unreinheiten, dann er wird immer schöner erscheinen. Hm? So wie Avalokiteshvara in chinesischer Bildung, diese Schönheit selbst. Und Tava Nila? Und Nila? Nila heißt blau. Ah, und Kehle Tava? Tava ist deine. Ah. Kanta heißt die Kehle oder Hals. Ja? Also ich wende mein Herz zu deiner blauen Kehle. Blauen Kehle. Hm? Hridaya ist Herz. Hridaya ist Herz, ja. Nicht physische Herz, aber spirituelle Herz heißt Hridaya. Hm? In Indien andere Wort für physische Herz, andere Wort für spirituelle Herz. Hridayam avartaishyami sarva artha sadhanam shubham ajeyam. Dadurch sarva artha sadhanam shubham ajeyam. Dadurch alle sadhana für alle Zwecke, die heilsam ist, wird unbesiegbar. Wenn man mit Mitgefühl sadhana macht, Shushin, Praxis macht. Solche Praxis wird heilsam und unbesiegbar. Hm? Wenn man mit Mitgefühl übt, dann die Übung wird unbesiegbar. Hm? Sehr schön. Muss man lernen. Hm? Sarva Bhutanam Bhava Marga Vishuddhaka. Du bist einer, der alle Schicksale oder Wege der Wesen macht rein. Sarva Bhutanam, alle Wesen, von allen Wesen, Sarva Bhutanam, Genitiv, Bhava Marga, Weg von Existenz. Bhava ist Existenz, Marga ist Weg. Vishuddhakam, reinigend. Das sind die Tugenden von Avalokiteshvara. Er ist einer, der alle Wege von den Wesen reinigen kann. Diese Mitgefühl ist, was reinigt alle Wege von Existenz, alle Existenzen von den Wesen. Tatyata, das heißt, Aloke, Aloke, Aloka ist Licht, Aloke ist Lokativ von Licht, im Lichte, Loka Mati Atikrante, im Lichte, diese Mitgefühl erscheint im Licht, das Loka Mati Atikrante, Atikrante, das transzendiert Loka, Welt, Mati, Weisheit. Er erscheint in Lichte, das transzendiert, das surpasses, wie sagt man, das, na, Michael, das übersteigt. Übersteigt ist nicht so gut, ne? Das transzendiert, kann man sagen. Hm? Gibt es was Besseres für surpass? Überkommt. Überkommt. Hm? Das überkommt alles, was man durch weltliche Weisheit verstehen kann. Hm? Das ist der Sinn. He, he, Hare, Maha, Bodhisattva, er ruft ihn. Hm? Jetzt der Rezitierende ruft ihn. He, he, heißt hi, hi. Hello, hello. Das heißt, man fühlt sich schon familiär mit diesem Gefühl. Hm? Man dann ruft ihn. He, he, Hare, Hare heißt Lord. Hm? Der Herr, Hari, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Hare, Hare Hare, hm? Das ist diese Hare, hm? Der Herr, hm? Der Herr. He, he, Hare, Maha Bodhisattva, hi, hi, du große Bodhisattva, hm? Du große Bodhisattva, Smara, Smara, Haridaya. Erinnere dich an dein Herz. Jetzt der jemand, der rezitiert, er ruft ihn, bitte erinnere dich an dein Herz, an dein Mitgefühl. Hm? Smara, Smara, Haridaya. Kuru, Kuru, Karma. Mach doch Karma, Tat. Sadhaya, Sadhaya, um erfolgreich, damit diese Mitgefühl erfolgreich wird. Hm? Dhuru, Dhuru, Vijayante. Dhuru sei hart. Hm? Sei hart in deinem Sieg. Hm? Man sollte, wenn man Mitgefühl übt, man soll hart sein bis zu Sieg. Hm? Mahavijayante, diese Sieg von Mitgefühl ist groß. Hm? Mahavijayante. Dhara, Dhara, Dharendreshwara. Dhara, Dhari, halt, halte. Hm? Dhara, Dhara, Dharendreshwara. Halt, halte, halte, oder halt fest, du, der Herr ist unter denen, die festhalten. Chala, chala, gehe, gehe. Hm? Chala heißt gehe, auch in Hindi. Chal, chal, chal. Gehe, gehe. Mala heißt Befleckung. Gehe, gehe. Befleckung, Vimala, ohne Befleckung. Also Bedeutung ist gehe, gehe, von Befleckung zu Zustand ohne Befleckung, von Befleckung zu Reinheit, von Unreinheit zu Reinheit, gehe von Unreinheit zu Reinheit. Amala ist auch Reinheit, so wie Vimala. Mukti, Mukti heißt Befreiung, Tietro. Ehi, Ehi Lokeshwara, komm, komm doch, du. Also er ruft den, das Mitgefühl, gehe, gehe, du, der der Herr ist von der Welt. Lokeshwara ist Herr von der Welt. Also jetzt Mitgefühl wird der Herr von der Welt. Ra, gehe, gehe, du, der Herr bist von der Welt. Gehe, Raga Visham Vinashaya, gehe, um das Gift von Anhaftung zu zerstören. Dvesha Visham Vinashaya, um das Gift von Zorn zu zerstören. Moha Chala Visham Vinashaya, gehe doch, um dieses Gift von Verblendung zu zerstören. Dvesha ist Zorn. Dvesha ist Hass. Dosa. Aber man kann es auch als Zorn verstehen. Jetzt Hulu Hulu. Mala, Hulu Hulu, keine Bedeutung. Das sind die Mantras, brauchen nicht immer Bedeutung haben. Hm? Auch in Vietnamesisch viele Mantra keine Bedeutung, in Chinesisch. Hulu Hulu, keine Bedeutung, aber es gibt sehr schöne Schal, das uns an dieses Mitgefühl öffnet. Hm? Hulu Hulu Mala. Mala heißt Unreinheit. Hulu Hulu Mala. Bulu Bulu, keine Bedeutung. Bare, keine Bedeutung. Padma heißt Lotus. Hm? Nabha heißt Tzi, zum Schluss. Tuti. Nave. Nave. Nave. Das heißt, diese Mitgefühl Avalokiteshvara ist nicht von, so wie wir, von Schmutz, Unreinheit geboren. Er ist von Lotus in, er ist Lotus in Nave. Hm? Das heißt, von Reinheit geboren. Hm? Nicht von Begierde geboren. Padma ist Nabel? Padma ist Lotus. Mhm. Padma ist Lotus. Und Nabha ist Nave. Hm? Sehr ähnlich Deutsch. Hm? Siri, Siri, Suru, Suru. Auch keine Bedeutung. Auch hier Sarah, Sarah. Hm? Sara, Sara, Siri, Siri. Sara, Sara, Siri, Siri, Suru, Suru. Sara, Sara ist nicht da, ne? Doch. Guru, Bare, Padmanabha, Sara, Sara, Siri, Siri. Ah ja, es ist hier dann. Ja. Sara, Sara, Siri, Siri, Suru, Suru. Bodhya, Bodhya, Bodhaya, Bodhaya. Mit Erleuchtung, für Erleuchtung. Hm? Diese Mitgefühl ist schon mit Erleuchtung und für Erleuchtung. Wenn man Mitgefühl hat, ist man schon erleuchtet und man arbeitet für Erleuchtung von den anderen. Hm? Buddhaya, Buddhaya, Maitreya. Hm? Maitreya heißt eigentlich wörtlich jemand, der Freundschaft hat. Hm? oder Fähigkeit zur Freundschaft. Nila Kanta Darshana Praharaya, du bist einer, der diese Freundschaft hat und du machst die Wesen glücklich durch deine blaue Kehle. Du machst Blick von den Wesen glücklich. Darshana ist Blick von den Wesen glücklich durch deine blaue Kehle. Durch deine Fähigkeit, diese Gift von den Wesen zu nehmen, an sich zu nehmen. Hm? Und jetzt Swaha. Swaha Mahasiddhaya. Was ist Swaha? Su-aha. Su-aha wörtlich bedeutet gut gesagt. Aber es wird benutzt in den Mantras als Heil. Hm? Heil zu dem, der große Siddha ist. Siddha. Ha ist, fällt da, aber macht nichts. Swaha Mahasiddhaya. Heil zu dem, der große Siddha ist. Centuge, the Mushua. The one. Sie sind Centuge. Siddha. Der, einer, der erfolgreich in Yoga ist, heißt Siddha. Der übernatürliche Kräfte hat. Ich weiß nicht, in Deutsch gibt es kein Wort wahrscheinlich. Aber vervollendete. Ja, der erfolgreiche Yogi. Hm? Meister. Meister Yogi. Naja. Swaha Maha Siddhaya, Heil zu dem, der große Siddha ist. Swaha Siddha Yogeshwaraya, Heil zu dem, der Herr ist unter den Siddhas in Yoga, unter den Erfolgreichen in Yoga. Swaha Nilakantaya, Heil zu dem, der blaue Kehle besitzt. Swaha Padmahastaya, Swaha, Heil zu dem, der hat Lotus in seiner Hand. Hasta ist Hand, Padma ist Lotus. Swaha Chakrayuktaya, Heil zu dem, der hat Dharma Chakra in der Hand, der zusammen mit Dharma Chakra erscheint. Swaha Shanka Shubdane Bodhanaya, da ist ein bisschen Problem. Swaha Shanka Shubdane, das ist nicht richtig. Bitte schreiben Sie Swaha Shanka Shubdane Bodhanaya. Das ist richtig. Swaha Shanka Shubdane Bodhanaya. Heil zu dem, der mit weißen Muschel in Indien, wenn sie zu Puja gehen, wird der Priester immer bläht diese weiße Muschel, ruft die Götter. Es gibt Yogis, die können stundenlang blähen. Sie können einatmen und ausatmen bei Blähen. Dann stundenlang. Sehr schwer zu lernen. Ja, nützlich. Nützlich ist es schon. Das bringt viel Glaube für die Wesen. Wie ein Musik. Diese Muschel? Ja, ist Musik, ja, ist für die Welt sich öffnen, hm, durch diese Schal. Hm. Sie rufen die Götter auch. Hm. In Sri Lanka, wenn man meditiert, die Suttas, dann ruft man erst auch die Götter. Hm. Samante Chakravalesu. Hm? In alle Welt, Chakravala, die Götter, sie ruft und dann werden rezitiert. Das ist die indische Tradition. Yatra Vasantu Devata. Einige von uns haben das auch. Hm? Deine Schwester, ja? In Vietnam macht man auch? Nein, hier im Büro. Ah, hier, sie kann machen. Sehr schöne. Ja. Es schüttet die. Schüttet Himmel. Hm? Mhm. Weil es schwer ist zu. Schwer, aber sehr, sehr laut. Ja. Und wenn man darin nur bläst und keine Sutra liest, da erzürnt man ja die Götter. Da musst du fragen. Da bin ich nicht so vertraut. Dann er heilt zu dem, der mit diesem Muschel, Shankar Shubdane Bonana, er wacht die Wesen für Erleuchtung. Hm? Swaha Vama Dishastita Krishna Jinaya, heil zu dem, der auf der linken Seite steht, um das schwarze Krishna zu besiegen. Das ist, muss man ein bisschen indische Psychologie verstehen. Hm? Warum auf der linken Seite? In Indien, rechte Seite und Süd ist dasselbe. Hm? Linke Seite ist Nord. Hm? Dann rechte Seite ist günstig, linke Seite ist ungünstig. Hm? Ungünstig. Unauspicious. Warum? Alles, wenn Sie in Indien sind, wenn nie mit linken Hand Geld geben oder bezahlen, das ist Beleidigung. Hm? Weil Sie benutzen meistens kein Papier, hm? Sie waschen. Hm? Und mit rechten Hand man isst. Hm? Und dann auch in Yoga, man fängt immer mit der rechten Seite und dann linke Seite. In Tantra das Gegenteil. Man fängt mit linke Seite und dann rechte Seite. Und linke Seite ist ungünstig. Deswegen, der Avalokiteshvara steht da, damit er die Wesen, die in ungünstige Lage sind, rettet. Hm? Ich gehörte Mala, meisten die Leute mit Mala, mit rechte Hand. Nein, mit linke. Link. Darum, ich muss die Frage, warum? Beide eigentlich rechte auch. Hm? Da ist keine Regel, dass man mit linke oder rechte. Hm? Haben Sie gesehen, nur linke? Weil vorher ich mit rechte. Immer. Aber nachher ein Lama kommt. Nein. Das ist tantrische Tradition. Tantra ist ein bisschen anderes. Ah, ja. Weil Tantra, die waren in Indien, sie waren so nicht orthodox. Hm? Sie waren nicht akzeptiert. Mhm. Von den die Brahmin waren immer gegen Tantra. Und in Burma jetzt ist noch die Tantra-Leute sind auch, als ich in Burma war, hm? Sehr schöne Geschichte. Nachdem ich den Kurs gemacht habe in Paok, der unsere Lehrer hat sehr, sehr nett zu mir. Er hat einen Laie beantragt, dass er mich bringt für Pilgerreise nach verschiedene heilige Orte in Burma. Dann war ich auch in Sagaing. Und er hat, weil die Mönche dürfen nicht Geld benutzen, immer mit Laien zusammen. Und der Laie, sehr guter Freund, ich war mit ihm sehr befreundet, dann er geht mit mir überall. Und da in Sagaing, ich sehe einen mit so langen Haaren, mit vielen Malers, großen Malers da, mit Ohrringen und so. Dann sitzt da und irgendwelche Mantra, dann ich wollte mit ihm sprechen, dann kam ich zu ihm und diese Laie hat gesagt, nein, nein, nein, das darfst du nicht, so, die sind nicht okay. Die tantrischen Leute sind so wie nicht orthodox. Aber sind sehr beliebt von dem Volke, aber Sangha will nicht berühren, nicht Kontakt mit diesen Leuten zu haben. Früher Burma war Tantra und Mahayana. Dann sie haben von den Mon besiegt und von Mon dann Theravada genommen und der König, der große Vereiniger, hat sich entschieden, Theravada ist besser für den Staat und dann hat unterdrückt die Mahayana und Tantra. In Sri Lanka auch eine gewisse Zeit war auch Mahayana da. Dann die Regierung hat sich entschieden für Theravada, in dem Theravada ist viel leichter zu, weil es nur eine Idee, eine Vinaya, eine Philosophie, nur Pali-Sprache, sie dachten, für Staat, Vereinigung von Staat ist viel günstiger. Dann haben sie sich für Theravada entschlossen. Weil Mahayana so viele verschiedene Sekten, so viele verschiedene Ideen, nicht wahr? In China, Mahayana kam, weil war beliebt von dem Volk, nicht wegen Regierung. Die Regierung war konfuzianistisch. In Vietnam auch. Ne? Gab es buddhistische Regierung? Nein, nein. Auch konfuzianistisch. Ne? Selbe. Weil Buddhismus wurde von nach China kam auch diese Sarvastivada Buddhismus, Sautrantika, aber das Volk war nicht beeindruckt, sie wollten Mahayana. Dann Mahayana wurde nicht durch Regierung gestiftet, sondern von dem Volk wegen Popularität kam. Es gab, ich glaube, nur 2 oder 3 Kaiser, die waren wirklich Buddhisten. Nicht. Alle anderen waren Konfuzianisten, Taoisten. In Vietnam auch so. Der König war Konfuzianist. Deswegen habe ich nur vom Geschichte her nur einen König gehört, dass er Buddhist. Ne? Ja. Ja, ähnlich, so wie China. Meistens Mahayana. Meistens. Hue war Mahayana. Von China kommt, ja, Mahayana. Meistens, ja. Okay, dann heil zu dem, der steht auf der linken Seite, um Schwarze zu besiegen. Svaha Vyagra Charma Nivasanaya. Heil zu dem, der sitzt auf dem Fell von Tiger. Fell von der Avalokiteshvara in indische, tibetanische Ikonografie ist so wie Shiva. Er sitzt in Samadhi auf Fell von Tiger. Es ist Kraft, Symbol von Kraft, Tiger. Hm? Wie sagt man Tiger auf Vietnamesisch? Lauchu? Nein, Gok. Gong Gok. Gong Gok. Das ist ganz anderes. Aber jetzt gibt es nicht mehr, ne? Tiger. Oder gibt es noch in Vietnam? Nur in zoologische Garten. Ne? Ich glaube auch. Früher viele Tiger, ne? Vietnamesische Literatur. Und jetzt dasselbe, Namo Ratna Trayaya, also ich verbeuge mich vor dem dreifachen Juwel, Namo Arya Avalokiteshvara, ja, ich verbeuge mich von dem edlen Avalokiteshvara, der ist Bodhisattva, Wesen von Erleuchtung, der ist große Wesen, Om Siddhyantu Mantra Padaya, mögen die Worte von diesem Mantra erfolgreich sein. Hm? Das heißt, mögen wir alle Wesen in Verblendung mit Mitgefühl versehnt werden. Hm? Jetzt rezitieren wir Pragya Paramita Hridaya Sutra. Om Namo Bhagavatyai Arya Pragya Paramitayai Arya Avalokiteshvaro Bodhisattva, Gambirayam, eigentlich sollte Gambirayam, Lokativ, aber es ist in Ordnung, Gambiram macht auch Sinn. Gambirayam Pragya Paramitacharyam, Charamano, Vyavalokayatisma, Panchaskandastamscha, Svabhava Shunyan Pashatisma, Iha Shariputra Rupam Shunyata Shunyata Iva Rupam Rupam Napritak Shunyata Shunyata Ya Napritak Rupam Yat Rupam Sa Shunyata Ya Shunyata Tat Rupam Eva Meva Vedana Samgya Samskara Vigyanani Vigyanam, aber Vigyanani reimt sich besser. Deswegen manche rezitieren Vigyanani, weil es reimt sich besser. Iha Shariputra Sarvadharma Shunyata Lakshana Anupana Aniruddha Amala Avimala Anuna Aparipurna Tasmat Shariputra Shunyataya Narupam Navedana Na Samgya, na Samskara, na Vigyanam, na Chakshu Shrotra Grana Jihva Kaya, Manansi, na Rupa Shabda Ganda Rasa Spashtavya, Dharma, na Chakshu Dhatu Yavan, na Mano Vigyana Dhatu, na Vidya, na Vidya Kshayo Yavan, na Jara Maranam, na Jara Marana Kshayo, na Dukha Samudaya Niroda Marga, Na Gyanam na Prapti, na Aprapti, Tasmat Chariputra Praptitva, Bodhisattvasya, Pragya Paramita Mashritya Viharati, Achita Avarana, Chita Avarana Nastitva, Atrasto, Viparyasa Tikranto, Nishta, Nirvana Praptaha, Triadva Vyavastita Sarvasambuddha Pragya Paramita Mashritya Anutara Samyak Sambodhim Abhisambuddha Tasmad Yatavyam Pragya Paramita Mahamantro Mahavidya Mantro anutara mantra sama asama mantra sarva dukha prashamana satya amityatvat pragya paramitaya ukto mantra tatyatha gate gate paragate parasam gate bodhisvaha. Jetzt auf Deutsch. Avalokiteshvara Bodhisattva in tiefste Weisheit versenkt, erkannte, dass die fünf Skandas leer sind und verwandelte damit alles Leid und allen Schmerz. Shariputra, Form ist nichts anderes als Leere und Leere nichts anderes als Form. Form ist identisch mit Leere und Leere ist identisch mit Form. So ist es auch mit Empfindung, Wahrnehmung, geistige Form, Kraft und Bewusstsein. Shariputra, alle Dinge sind in Wahrheit leer. Nichts entsteht und nichts vergeht, nichts ist unrein, nichts ist rein. Nichts vermehrt sich und nichts verringert sich. Es gibt in der Leere keine Form, keine Empfindung, Wahrnehmung, geistige Formkraft und kein Bewusstsein. Keine Augen, Ohren, Nase, Zunge, Körper oder Geist. Es gibt nichts zu sehen, hören, riechen, schmecken, fühlen oder denken. Keine Unwissenheit und auch kein Ende der Unwissenheit. Kein Altern und keinen Tod. Nach deren Aufhebung kein Leiden und keine Ursache des Leidens, kein Auslöschen und keinen Weg der Erlösung, keine Erkenntnis und auch kein Erreichen. Weil es nicht zu erreichen gibt, leben Bodhisattvas Pragya Paramita und ihr Geist ist unbeschwert und frei von Angst, befreit von allen Verwirrungen, allen Träumen und Vorstellungen, verwirklichen sie vollständiges Nirvana. Alle Buddhas der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft leben Pragya Paramita und erreichen damit die höchste Erleuchtung. Erkenne deshalb, dass Pragya Paramita das große Mantra ist, das strahlende Mantra, das unübertroffene Mantra, das höchste Mantra, das alles Leiden stillt. Dies ist die Wahrheit ohne Fehl. Deshalb spricht das Pragya Paramita Mantra Gate, Gate, Paragate, Parasamgate, Bodhisvaha. Gut, jetzt machen wir eine Pause. Und dann lernen wir ein bisschen Metasutta. Oder lieber meditieren, morgen Metasutta, was ist besser? Meditieren. Meditieren, nicht zu viel reden. Gibt es irgendwelche Fragen? Oder jetzt ist gute Zeit zu erörtern. Michael, du fährst morgen weg. Ist dir ein bisschen klar, was zu tun ist? Ja, ich hatte eigentlich zwei Fragen. Wenn man nicht in der Lage ist, sich ganz wohl zu fühlen in der Meditation, aber trotzdem eine positive Einstellung hat, kann man dann trotzdem mit Metta beginnen? Natürlich. Natürlich. Mit Metta ist, man kann sich sehr, sehr schnell entspannen. Und wenn man entspannt ist und klar ist, kann man jede Meditation gut machen. Also ich denke, ich bin relativ klar, aber nicht unbedingt entspannt, beziehungsweise manchmal habe ich Schmerzen oder sowas, aber... Dann die Schmerzen kann man auch mit Metta behandeln. Ach, du liebe Knie, das so weh tut. Du bist mein guter Freund. Und die, wenn man sich Menschen vorstellt, meistens kommt bei mir dann sozusagen erstmal der Grundeindruck durch, den man von den Menschen hat. Wenn sie zum Beispiel normalerweise schlecht gelaunt sind oder sowas, dann kommt zuerst ein Gesicht, eine Visualisierung mit dem typischen, sagen wir mal, schlecht gelaunten Gesicht. Das ist kein Problem, oder? Das ist keine Konzentration. Durch Konzentration, dann sind alle Wesen gleich. Ohne Konzentration nicht möglich. Jetzt vorbereitest du durch diese Brechen von den Grenzen für Konzentration. Das ist Voraussetzung für Konzentration. Wie kann man alle Wesen gleich sehen? Nur durch Konzentration. Alle Wesen sind nicht gleich. Aber du willst sie so haben und du bist konzentriert. Deswegen sie werden so. Alle Wesen sind nicht glücklich, aber du willst sie glücklich sehen, weil du konzentriert bist. Dann ignorierst du die negative Einstellungen von den Wesen. Weil es ist für dich nicht nützlich. Das ist sehr, sehr effektiv, wenn man besonders wenn man in Natur lebt, im Dschungel, mit den Affen. Die Affen können sich sehr, sehr schnell ärgern, wenn du machst nicht mit. Sie werden dann gute Freunde, alle. Mit Menschen kann man ähnlich, aber es ist ein bisschen schwieriger. Wenn sie sich ärgern, du machst nicht mit. Und dann werden sie gute Freunde. Wenn du mitmachst, dann werden sie nie gute Freunde werden können. Wenn du für jemanden unsympathisch bist, dann auch durchstrahlst du ihn mit Metta und wirst du sympathisch. Es gibt besonders es gibt Leute, zum Beispiel Flughafen, sehr frustriert, die dann sehr, sehr grob. Du strahlst ihn mit Metta und er gibt dir besten Platz. Es ist passiert, warum nicht? Weil wenn man konzentriert ist, man macht nicht mit den negativen Gefühlen von den anderen, nicht wahr? Aber wenn man nicht konzentriert ist, dann ist das nicht möglich. Deswegen Metta ist Konzentrationsübung. Als ich in Sri Lanka war, unsere Lehrer, Jnanarama Hamdu, er war besonders stark in Metta Samadhi. Und wir haben gelebt in Mitte von Affen, viele, viele Affen im Wald. Und die Affen die machen Kriege. Und schreien und kämpfen, beißen sich blutig. Und er ist in Samadhi von Metta eingegangen, dann alles still. Ist möglich. Die Kraft von Metta ist unglaublich. Nur muss man üben. Ja? Wieso ist es dann, dass Also ich meine, auch viele, die sehr viel Metta haben, wie Ramana Maharshi zum Beispiel, der hat sehr viel Metta, wurde trotzdem gehauen von jemand, als er um den Berg ging, hat ihn jemand überfallen, oder auch Mama Buddha ist er auch. Das kann passieren, das ist ja. Kamma, ne? Das ist dann Vipaka Kamma. Das ist Vipaka. Das kann dann als Metta kam da gar nicht. Devadatta hat auch den Buddha verletzt, ja. Mit Steinen und so. Ja. Was für einen Symbol für Perfektion ist, für den anderen Symbol von für Eifersucht und Überwille. Warum nicht? Was schmälert es dann? Gewisse kann man beeinflussen, gewisse nicht. Was man sich alles im Kopf machen kann, ist unglaublich. Manche kann man beeinflussen, manche sind so hartnäckig, kann man nicht beeinflussen. Aber kann es dann sein, dass das Metta, wenn ich sagen beeinflussen, dass das so eine Art Digimana dann wiederum fördert, dass man dann vielleicht denkt, ich kann jetzt, er ist zum Beispiel böse auf mich, und dann gebe ich ihm Metta und dann ist er ganz sanftmütig. Ja, muss man dann Satipatthana lernen und muss man über Leerheit, deswegen rezitieren wir. Wenn man wahre Eigenschaft der Dinge versteht, dann man lässt sich nicht drauf an solche Sachen. Egal ob. Es kommt auch in Theravada, Haridavasa Sutra sagt, dass damit man volle Glückseligkeit mit Metta erreicht, muss man auch Satipatthana üben. Das steht da. Halida, Samyutta Nikaya, Halidavasa Sutta. Ich glaube, es ist in Satipatthana Samyutta, glaube ich. Aber meine Kehle würde ich nicht dafür geben. Aber bedeutet das denn, dass man als Metta-Praktizierender auch keine Selbstverteidigung üben kann oder soll? Das ist eine andere Frage. Je nach der Kultur. In Selbstverteidigung natürlich ist erlaubt. Aber in welchem Maße ist. In dem Wege von Bodhisattva ist ein bisschen anderes. In den Jatakas von in Mahayana, der Buddha in früheren Leben hat sogar einen Dieb getötet, um 500 von den Kaufleuten zu retten. Er wollte sie erobern. Und es war in diesem Sinne keine schlechte Karma. Der Buddha als Bodhisattva, das ist nur in der Mahayana-Tradition. Er hat den Dieb getötet, um 500 Leute zu retten. In Vietnam werden auch die Jatakas rezitiert. Die Jataka. Pension Kushan. Pension. Die frühere Leben von Buddha in den Theravada-Ländern ist sehr, sehr populär im Volk und so. No Sutra. In Sri Lanka, Thailand, in Burma werden immer diese auch Malerei überall von den Taten von Bodhisattva. Alle kennen das. Auch die einfachen Bauern, alle kennen diese Geschichten. Und wenn man Dharma redet in Sri Lanka und so, man immer mischt diese Geschichte um erklären gewisse Prinzipien. Jeder studiert. Auch wird im Radio, im Fernsehen verfilmt einige. In China nicht so viel. Việt Nam mình có hai ngày mà tu mỗi tiếng ở miền Bắc thôi. Thường hai ngày thiền sinh. Bây giờ đang nói về ngày Buddha. Nói về thiền sinh. Thôi thôi thôi thôi thôi nói lộn đề tài. Nếu là cũng cái đó thì ở Việt Nam có hai phát đại thừa tiểu thừa vẫn không có kinh đó. Tiểu thừa vẫn không. Haben wir auch Theravada-Tradition, ja, wo der Heimat von meiner Mutter. Ja, früher war auch in der Champa-Zeit, war auch, ich glaube, ein bisschen Theravada da, ne? In Vietnam. Als, Champa. Familie. Champa, als Champa. Champa, cái chỗ mà chùa ở bên Lào. Không phải Lào, sang rất ngang sang. Sân rang, sân rí gì đó sao? Sân ba là đồng. Tôi tốt. Giống người Khmer. Dạ. Người Khmer. Đạt pháp Việt Nam. Dạ. Và ốc nữa. Dạ. Thời. Cái gì tích đó thôi. Rồi Khmer. Khmer. In Việt Nam waren die Khmer auch. Chú ý sao? Thời quá tư diệt thế giới của chúng ta. Thời quá trầm phơ. Ich habe noch eine Frage zu, dass wir in der Metta-Praxis Zorn und Wut betonen, aber nicht Angst. Gibt dafür ein Rationale, dass wenn ich eher mit Angst arbeite, kommt nicht Angst immer vor dem Zorn? Nach der buddhistischen Psychologie, die Metta-Meditation ist das Gegenteil von was? Von Hass. Oder Zorn. Jetzt, nach der buddhistischen Philosophie, alle Zustände von Depression, Angst, von Übelwollen, von sich unglücklich fühlen, alle sind Zustände von Widerstand. Indem man Widerstand hat, alles wird durch Metta geheilt. Alle Sorten von Widerstand. Depressionen ist auch Widerstand. Angst ist auch Widerstand. Übelwollen ist auch Widerstand. In der Teil, teilweise auch sozusagen alle, fast alle negative Zustände des Geistes sind mit Widerstand komplex verbunden. Indem auch wenn man an etwas anhaftet, man hat Widerstand zu etwas anderem. Ist das nicht so? Also der Zorn ist mehr als allgemein gegen jede Art von Widerstand. Jede Art von Widerstand wird durch Metta geheilt. Metta ist Medikament. Metta ist Medikament für alle. Now, wie sagt man now? Für alle Sorten von Unbequemlichkeiten. Metta kann es heilen. Wann Sie haben gesagt, bei der Visualisierung ist es egal, ob es Männlein oder Weiblein ist. Nicht? Aber ich habe von anderen Hören oder von anderen haben gelernt, dass man soll entweder, man darf nicht andersgeschlechtlich und man darf auch nicht Verstorbener als Objekt nehmen. Nee, das ist, wir sind noch nicht dazu gekommen. Das ist nach der Brechen von den Grenzen, dann geht man, übt man Samadhi. Auf einer Seite übt man Samadhi auf eine Person, an anderer Seite man dann vergrößert das Objekt in alle Richtungen und diese sollen komplementär sein. Ohne Brechen von der Grenzen kommt nicht Shamatha Nimitta. Das wird geschrieben in Visuddhimagga. Shamatha Nimitta nur kann kommen, damit man in Versenkung geht, man braucht Shamatha Nimitta. Ohne Shamatha Nimitta keine Versenkung. Egal, welche Meditation man übt. Und Shamatha Nimitta wird kommen, nur nachdem man diese Übung von Brechen von den Grenzen durchgeführt hat und verstanden hat. Dann Shamatha Nimitta kommt. Dann nächster Schritt, wir haben erklärt, ist, man strahlt die Metta in allen Richtungen an alle Wesen. Und wenn es klar ist, wenn man das geübt hat ein bisschen, dann man auch wählt sich eine Person. Und weil es leichter ist, sich auf eine Person zu konzentrieren und diese Person dann symbolisiert, sozusagen alle Wesen. Und dann geht man in Versenkung auf diese Person. Und diese Person dann natürlich darf nicht gestorben werden, aber wenn du Brechen von den Grenzen machst, dann du bist noch nicht in Versenkung. Du vorbereitest Versenkung. Wenn später, wenn sie Metta-Versenkung haben, sie können selbst checken, wer noch lebt und wer schon gestorben ist. Wenn jemand gestorben ist, man kann ich nicht in Versenkung auf Metta auf diesen Person. Sehr interessant. Es hat zu tun mit Bhavanga. Sie können versuchen, wenn jemand gestorben ist, versuchen Sie in Versenkung von Metta. Es geht nicht. Er muss Leben sein. Unser Geist hat viele, viele Geheimnisse, die wir sehr nicht so leicht verstehen können. Und gegengeschlechtlich darf man auch nicht machen, wenn man diese Versenkung. Weil man bleibt mit diesem Abbildung sehr lange Zeit. Und wir haben Tendenzen zu, besonders wenn diese Person uns gefällt, zu dieser Anhaftung. Und dann, wenn Anhaftung erscheint, dann keine Versenkung natürlich. Wenn diese Person die Mutter, die eigene Mutter ist es auch nicht möglich. Eigene Mutter wird nicht empfohlen, weil man bestimmt hat auch gewisse, weil man zu familiär ist und man hat gewisse, wird sich erinnern an gewisse Unbequemlichkeiten mit Mutter. Wer hat nicht? Dann wird empfohlen, eine Person, so wie der bisschen Distanz, so wie Lehrer oder und das ein bisschen edler ist. Wenn Mutter oder Vater, dann wird man sich wohl erinnern an Sachen, die Ihre Frau ist ganz schlecht. Eine eigene Tochter? Wenn man eine Tochter hat? Dann ist es sehr leicht anhaften. Es sollte eine Person, das mehr neutral ist und dass man so als Objekt von Verehrung mehr und mehr Respekt. In dieser Art von Versenkung ist das aber noch differenzierende Sichtweise des Geistes, oder? Ist das nicht differenzierend, weil du hast schon geübt, diese du hast schon die Grenzen gebrochen und hast geübt auch diese Strahlung von Metta in allen Richtungen. Dann diese Person wird verstanden, als er steht für alle Wesen. Es ist nur ein Mittel. Es ist nur ein Mittel. Nichts anderes. Weil alle Wesen zu abstrakt, ist nicht so leicht. Am Anfang, wenn man schon Versenkung hat, man braucht alle Wesen, sich selbst oder alle, kein Unterschied. Aber am Anfang, man kann nicht in Versenkung an sich selbst gehen, unmöglich. Weil Objekt sind alle Wesen, man versteht noch nicht. Nachdem man die Grenzen gebrochen hat und die Strahlung in alle Richtungen gemacht hat, dann geht das. Egal ob an sich selbst oder einfach an das Gefühl, wenn man denkt, gleich geht man in Versenkung, gar kein Problem. Das ist nur Mittel. Wie erfährt man, man ist in Versenkung? Wie ist es, diese Limite von Versenkung? Ist nicht so wie Atmen, ist nicht so klar. Aber erste Mal, man benutzt diese Person, dann die Nimitta wird das Bild von der Person. Aber es muss nicht klares Bild sein, aber irgendwelche Licht da, das hält diese Gefühl stabil. Das muss da sein, sonst geht man nicht in Versenkung. Aber es wird nicht reflexives Bild, so wie in Atmen oder mit Kasina. Kann man an dieses Gefühl, dieses Metta-Gefühl, kann man in Versenkung ohne weiteres, kein Problem. Man braucht keine Person, man denkt nur an Metta, kann man in Versenkung. Aber kann man auch dieses Gefühl anhaften? An alles kann man anhaften. Aber wenn es Samadhi ist, dann in Samadhi gibt es kein Samadhi ohne Upekkha. Upekkha heißt Unparteilichkeit des Geistes. Man haftet nicht an Unangenehme und wehrt sich nicht gegen Unangenehme. Deswegen kann man in Versenkung. Wenn man sich wehrt gegen Unangenehme, kann man nicht in Versenkung. Wenn man haftet, kann man auch nicht in Versenkung. Deswegen in Versenkung kann man so lange sitzen. Weil man geht nicht an die Empfindungen, angenehmen oder unangenehm. Obwohl man sich freut, der Geist bleibt unparteilich. Deswegen, Buddha sagt, die Versenkung kann man nicht erklären, muss man selbst, weil man freut sich. Aber man kann nicht an diese Freude anhaften. Nicht möglich. Weil in Versenkung ist nicht möglich. Dann So wie in Abhidharma Kosha gibt es reine Versenkung und unreine Versenkung und Anashrava Versenkung, Wulo Versenkung. Wulo. Das ist für diejenigen, die schon Nirvana verstehen. Ist die Versenkung dasselbe wie die reine Natur des Geistes, den Richtplatz zu erfahren? Nein. Oder ist das ganz anders? Nein, ganz anders. Ganz anders. Nichts damit zu tun. Rikpa ist nicht Versenkung. Und wie oft sollte man meditieren, bis man diese Versenkung erreicht? Sehr schlechte Frage. Sehr schlecht. Soll man nie sowas fragen. Sie sind schon, das ist verwirrte Geist. Es gibt keine Regel, wie viel Zeit. Und wenn man an Zeit denkt, dann der Geist wird verwirrt. Einfach übt man und es kommt oder auch nicht. Wenn es nicht kommt, das ist auch nicht so schlimm. Das ist nur ein Mittel. Aber sehr, sehr mächtige Mittel. In Zen wird nicht diese Versenkung so betont, weil es ist auch gewisse Manipulation des Geistes. Man muss den Geist manipulieren, damit man in Versenkung hineingeht. Na gut, dann machen wir diese unsere Praxis. Oder gibt es noch? Er hat gesagt, Manipulation, das hört sich so negativ an. Es ist Manipulation, alles was wir machen, ist gewisse Manipulation des Geistes. Versenkung muss man diese immer mit Vitarka arbeiten, bis der Geist sich fixiert. Und Fixation des Geistes hat Vorteile, aber hat auch Nachteile. Wenn man Zen übt, dann ist es Nachteil eigentlich. Aber diese, wenn man Vipassana übt, dann ist es ein großer Vorteil. Wenn man Zen übt, kann es auch Nachteil, Vorteil sein, vorausgesetzt, man versteht gewisse Prinzipien. Und wenn man nicht versteht, dann ist es Nachteil. In Rigpa auch, sie über nicht Versenkung. Aber durch Versenkung wird der Geist sehr stark. Gedächtnis wird besser. Es ist gut für viele Sachen. Und wenn man Vipassana übt, dann Vipassana geht sehr, sehr schnell. Und man kann detaillierte Vipassana üben, ohne Versenkung, nur in Gruppen Vipassana. Okay, dann machen wir Meditation.